unter sieben Bergen, bei den sieben Zwergen, wo die Fliegenpilze stehen, wo die Füchse schlafen gehen. Dort lebt einst Schneewittchen, ganz heilig und versteckt, bis die böse Stiefmama sie auch dort entdeckt. Schneewittchen, Schneewittchen, oh, sei auf der Hut, die Königin, die meint es mit dir nicht gut. Als die sieben Zwerge tief in ihrem Berge, kam die böse Königin zu den Zwergenhäuschen hin, gab ihr einen Apfel, Schneewittchen biss hinein, und sie fiel in tiefen Schlaf, stumm und kalt wie Stein. Schneewittchen, so haben die Zwerge geweint, wach auf, weil sonst nie mehr die Sonne uns scheint. Sie trugen sie nach Hause in einen Sarg aus Glas. Als ne Fliege einen Zwerg auf der Nase saß, er geriet ins Stolpern durch den Sturz darauf, wachte das Schneewittchen plötzlich wieder auf. Schneewittchen, Schneewittchen, was sind wir so froh? So riefen die Zwerge, sie freuten sich so. Da kam mit goldenem Wagen ein junger Königssohn, der nahm Schneewittchen mit nach Haus auf seinen Königsthron. Glücklich reicht Schneewittchen ihm nun ihre Hand, und die böse Königin jagt man aus dem Land. Schneewittchen, Schneewittchen, du bist wunderschön, das Spieglein, das Spieglein, das hat